Abends nimmt sie ihre Tasche und geht zur Schule, winkt nochmal rauf, in Gedanken schon ganz weit. Wenn ich sie dann nicht mehr sehe, kämpfe ich mit den Tränen, dann ist in mir so viel Traurigkeit. Dann denk ich, irgendwann geht sie für immer. Schon jetzt lebt sie in ihrer eigenen Welt. Wenn wir zusammen lachen, denk ich manchmal, sie mir gefällt. Und durch meine Finger in die Zeit, wenn ich die Tage und Momente nur halten könnte. Doch durch meine Finger in die Zeit, morgen schon ist heute Vergangenheit. Ich weiß, bald werden sie eine Frau sein. Und ich werd grau sein, wenn durch meine Finger in Morgens nimmt sie ihre Tasche und geht zur Schule. Denkt nochmal auf, in Gedanken schon ganz weit.